viele von ihr waren an meiner Seite. Und sicher nicht wegen dem, was ich jetzt bin. Ich wollte sie so gerne bei mir behalten, doch sie waren ratlos, so wie der Wind. Keine der Tage vergessen, an der wir geflogen oder gefallen sind. Zusammen gelitten war Stress in der Kotze oder zu high und gelacht wie ein Kind. Ne Ess an der Mangel, zusammen gehalten wie Pech und Schwefel. So wie Soldaten im Krieg in der Einheit, doch heute gehen wir andere Wege. Die erste Zigarette, das erste Mal draußen Schläge. Mitternacht, kriminelle Action, dann auf der Wache zum Blut entnehmen. Von Neukölln bis Halle gelaufen, die Bahn verpasst, aber nur um zu reden. Dabei eine Lunte geraucht, gesagt, wir hören auf, während wir schon den nächsten drehen. Majoran, Kudam, Touris, Blanten, Ticker, überfallen. Tausende von unterirdischen Songs aufnehmen, Hauptsache der Beat ist geil. Ich weiß noch genau, wo ich herkomme und jeder von euch ist ein Teil von alledem, was ich nun bin. Ob vergangen oder noch dabei, ich bin nicht weg, nur gefangen der Zeit. Keine Sorge, der Gedanke an sie bleibt. Jedes Jahr, jeden Tag, jede Stunde, Bruder, glaub mir, jede einzelne Sekunde. Jede Tat, jedes Wort, jede Wunde, auch die Tage ohne es. Wie könnte ich das vergessen? Jedes Jahr, jeden Tag, jede Stunde, Bruder, glaub mir, jede einzelne Sekunde. Jede Tat, jedes Wort, jede Wunde, auch der Grund, warum ich rappe. Sag mir, wie könnte ich das vergessen? Jeden Tag nur von der Hand im Mund, der Hunger so groß und mir wenig zufrieden. Keine Zeit für einen Block Papier, die Zeilen geballert auf gelbe Briefe. Immer so tief in der Krise, die Konten im Minus, doch trotzdem Liebe für alle die Leute, die an meiner Seite gestanden haben. Wie Brüder, für die ihre Mütter so oft für mich kochten, denn sie wussten nicht, aber nichts im Kühlschrank oder die Tage am Mikro, an denen die Clique uns wichtiger war als die Features. Vergesse niemals, auch wenn man mich fragt nach einem anderen Weg, den ich wählen kann, würde ich wieder den exakt selben gehen wie früher, dieselben Fehler machen, dieselben Herzattacken bekommen, wenn Bullen vorbeifahren. Nur weil man so dumm und so high war, dass man vergessen kann, dass man im Kofferraum circa ein Jahr Knast dabei hat. Lieber Gott, lass uns noch einmal so frei sein, so wie wir damals waren. Der erste Jackpot im Park, das erste Mal Adrenalin im Blut, während die Jungs einen Holker malen. Sie sind nicht weg, nur gefangen der Zeit. Keine Sorge, der Gedanke an sie bleibt. Jedes Jahr, jeden Tag, jede Stunde, Bruder, glaub mir, jede einzelne Sekunde. Jede Tat, jedes Wort, jede Wunde, auch die Tage ohne es. Wie könnte ich das vergessen? Jedes Jahr, jeden Tag, jede Stunde, Bruder, glaub mir, jede einzelne Sekunde. Jede Tat, jedes Wort, jede Wunde, auch der Grund, warum ich rappe. Sag mir, wie könnte ich das vergessen? Keine Sorge, der Gedanke an sie bleibt. Jede Tat, jedes Wort, jede Wunde, auch die Tage ohne es. Wie könnte ich das vergessen? Jede Tat, jedes Wort, jede Wunde, auch der Grund, warum ich rappe. Wie könnte ich das vergessen?